Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor Van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Vierte Folge. Mit äußerster Not war es mir gelungen. Mein Name ist Van Helsing, Professor Van Helsing. Sie werden bestimmt schon von mir gehört haben. Mit äußerster Not war es mir also gelungen, das schreckliche Monster Godzilla wieder zurück ins Zillertal zu treiben, wodurch ich nicht nur die transsilvanische Provinzstadt Opankia, sondern auch die junge Bianca Torturata gerettet hatte, die Braut meines apfelbäckigen Kampfgefährten Jonathan Harker. Da schreckte uns schon wieder eine sinistre Gestalt aus unserer wohlverdienten Ruhe auf. Und Dr. Fu Manchu braucht eine Braut. Komm mit mir. Schönes Fräulein. Nein. Moment. Fu Manchu. Komm, sag ich. Komm hier in diesen geheimen Gang. Jonathan! Zu spät, Bianca. Du bist im Fu Manchus Gewalt. Oh, hilf mir doch. Bianca! Dieser orientalische Unhold hat meine Braut entführt, Professor Van Helsing. So ist es, mein lieber Jonathan. Eine überaus unschöne Angewohnheit dieses perfiden Chinesen. Wie viele Mädchen hat der unersättliche Asiat schon in seine Gewalt gebracht? Moment, Professor! Oh, hier in Felsen ist Geheimtür. Aber Ivan kann nicht offen machen. Aber wir müssen diesem Schurken nach und Bianca befreien. Mein lieber Jonathan, sehen Sie doch. Die Sonne versinkt hinter den transsilvanischen Alpen. In kurzer Zeit wird es stockdunkel sein. Kommen Sie, lassen Sie uns die Suche auf morgen verschieben. Ja, und was machen wir jetzt? Oh, Ivan schlägt vor, wir übernächtigen da unten im nächsten Ort. Da drüben in Opankia. Ist es denn noch? Sind sofort da, Professor. Hoffentlich. Gleich da unten im nächsten Ort. Meine Füße. Na, wie ging's dich? Was? Na, das junge Mann gerade vor meinem Haus, das Füße wehtun. Wer sind Sie denn? Na bitte, muss ich mich erst einmal bekannt machen, natürlich. Chrysostomus, Kaligonitsch, transsilvanischer, privilegierter Fußpfleger, bitteschön. Kommen Sie doch, kommen Sie herauf, im Taxi ist meinige. Die anderen Herren natürlich auch, bitteschön. Wir nehmen Ihr Angebot gerne an, Herr Kaligonitsch. Auch meine Füße können ein wenig Pflege gebrauchen. Na bitte hier die Treppe, kommen Sie. Oh, riecht aber nichts gut im orthopädischen Haus. Na wer bitte, wem sagen Sie das, lieber Freund? Na was glauben Sie, wie ich gelitten habe? Frier unter Fußschweiß von die Kunden. Frage nicht, bis ich mir verdient habe, goldene Nase. Da, da. Tatsächlich, jetzt sieht man's genau. Ihre Nase ist ja aus purem Gold. Bitteschön, nehmen Sie Platz, junger Herr. Bitteschön. Ein Moment, bitte. Ist auf der Nase nix als purem Gold. Ist nur Dublé. Ne, weil so viel kann man nicht verdienen in Opankia. Bitteschön. Immerhin ein bescheidenes Simchen für einen bescheidenen Fußpfleger ist möglich. Immer. Er hat sie verdient, goldene Nase. So, bitteschön, junger Herr. Die Wiese da herauf auf orthopädischen Lehrstuhl geben. Sehr schön. Ich gehe nur geschwind ein Labor holen. Psst. Kaligonitsch. Na, was ist? Hören Sie denn nichts? Sind das Soldaten? Eine goldene Nase hat er sich verdient. Oh, bitte schön, wir gehen von Fenster, mein Herr. Aber wieso denn? Nein, ich will sehen, wer da durch den Ort einmarschiert. Was war das? Sie haben ein Fenster eingeworfen. Da drüben. Ivan, lauf hinunter und schau nach, was das zu bedeuten hat. Ivan eiert. Goldene Nase. Na, sowas. Hey, nicht! Warten Sie! Jesus, warten Sie! Meine Scheibe! Schon wieder! Schon wieder? Was heißt das, Kaligonitsch? Los, reden Sie! Das ist doch bloß mein Nachbar, der Schuhhändler und Schuhputzer und sein Dörrer. Ihm haben schon ein Dutzend Mal die Scheiben eingeschmissen. So ein Scheibenkleister. Na, wem sagen Sie das? Aber was soll man machen? Aber wer ist das, der hier nachts durch den Ort marschiert und Scheiben einschmeißt? Ich sag's doch, Jesus, Maria und Josef, es ist ein Plagner, sowas. Da hat man sie mühsam hinuntergearbeitet von einem Millionär zu einem Schuhputzer und jetzt wollen sie ihm das andere ruinieren. Kommen Sie nur, Herr Zadora. Wir haben Ihr Unglück von hier oben mitverfolgt. Mein Unglück? Ja, was wissen denn Sie? Wenn Sie mich gesehen hätten, schon vor ein paar Jahren. Fisch, groß, schlank und einer von den reichsten Männern von ganz Amerika. Ja, Pius Zadora, der Multimillionär, das bin ich gewesen. Angenehm, Van Helsing, Professor Van Helsing. Sie haben sicher schon von mir gehört. Pius Zadora. Verstehen's? Ich hab schon verkehrt mit die Fantabils, mit die Rockefellers, Sie werden's nicht glauben. Ich war ein Playboy mit einem Penthouse, mitten in New York, ne? Leichtlebig und flatterhaft, bis ich Sie kennengelernt hab. Mich? Na, einer nicht! Sie, mein Pia! Pia Zadora! Na, was ich ja abgelesen hab, an jedem Wunsch vor der Augen. Und es ist ins Geld gegangen, ich sag's einer. Jeden Tag zweimal hat's Bartet den Riebisselwein, den hab ich einfliegen lassen, direkt aus Pannonien. Jeden Tag und so ist weitergegangen. Und langsam aber sicher hab ich mich hinuntergearbeitet vom Millionär zu einem Schuhputzer. Oh. Und nix goldene Nase, der arme Herr Zadora. Das bedauere ich ja auch sehr, lieber Herr Zadora. Aber im Moment interessiert mich vor allem, wer hat da bei Ihnen die Fensterscheiben eingeschlagen? Diese Unholde sind's, die wo jede Nacht durch Hopankia marschieren mit ihren eichernen Stiefeln und alle ehrlichen Schuster ruinieren, bis kein einziges Schuhgeschäft mehr aufeinander steht. Red dich nicht um Kopf und Kragen, Zadora Pius. Na was? Du weißt, wie's dem alten Schuster Knirim gegangen ist. Ja, zum Teufel, was ist denn das für ein Schrecken, der hier umgeht in Hopankia? Ich sag's ja, na doch, das kommt alles nur von der eichernen in der Schuhfabrik. Na, dafür möchte ich meine Fiese aber nicht ins Feuer legen. Aber meine Herren, von welcher Schuhfabrik sprechen Sie denn? Professor! Ruhe, Ivan! Los, Kaligonitsch, reden Sie. Oh, Professor, die Schritte! Sie kommen wieder! Na, da hört's das Ekel, die Herrschaften, die neichenden Fu-Man-Schuhe. Damit wollen sie uns armen alten Schustern den Leim abgraben. Vorsichtig, Ivan, dass sie uns nicht bemerken. Ivan schleicht wie Katze, die knappe Breckis riecht. Ja, und ich gehe wie auf Eiern, also dieser Fußpfleger weiß ja nicht. Jonathan, wir müssen Fu Manchus Terrorbande auf den Fersen bleiben. Schließlich sollen die Burschen uns ja zu ihrer Braut Bianca führen. Gehen wir ihm nach. Da, Professor. Was ist, Ivan? Bande verschwindet im Berg. Das ist schon wieder so eine Geheimtür. Nix geheim. Ist riesiger Tunnel. Wie für Eisenbahn. Ah, halt! Sie haben hier keine Einfahrt. Halt! Du Mensch von einem Wurm. Wer sagt halt zu Ivan? Ich? Der Bahnwärter Interstitovic. Mal runter von den Gleis, aber... Brand, so. Ist er total betrunken? Guter Mann, gestatten Sie, dass ich mich erst einmal vorstelle. Van Helsing, Professor Van Helsing ist mein Name. Ah, angenehm. Aber wenn Sie hier auf den Orient-Express warten, haben Sie sich geschnitten, Herr Doktor. Ich bin zwar Professor, guter Mann, aber kein Arzt. Und wir warten hier auch nicht auf den Orient-Express. Aber ich? Seit 13 Jahren, da haben sie nämlich den Tunnel hier gebaut und mein Bahnwärterhäuschen. aber es ist noch nie ein Orient-Express gekommen. Es ist überhaupt noch nie ein Zug gekommen. Ich sitze hier ganz allein in meinem Bamberdehäuschen, bei meinem Schlimm, wo? Beim Schliwowitz. Wollen Sie ein Gläschen? Oh, da sagt Eva nicht niet. Verstehen Sie, vor 13 Jahren haben Sie die Strecke gebaut und mein Häuschen. Das tun wir. Na gut. Wo war ich stehen geblieben? Vor 13 Jahren. Ah ja. Und seither kein Zug. Kein einziger Zug. Aber sagen Sie, guter Mann, kam hier eben nicht doch ein Zug vorbei? Ein Zug Menschen? Ich habe nichts gesehen. Bei der heiligen Madonna Tenorovo. Und jetzt bitte verlassen Sie den Gleitschkörper. Oh nein, Herr Interzitowitsch, das tun wir nicht. Wir werden vielmehr diesen Tunnel da vorne untersuchen. Kommen Sie, Jonathan. Ja. Komm, Ivan. Nein, gehen Sie nicht. Nicht in den Tunnel. Wir hätten Taschenlampen mitnehmen sollen, Professor. Die Streichhölzer sind gleich zu Ende. Oh, Ivan hat noch welche. Werbegeschenk von Transsilvanischer Eisenbahn. Dann gib mal her. Nur gut, dass die hier nicht fährt. Moment mal. Was ist denn das da vorne? Seht ihr? Auch! Oh, Professor, neues Streichholz. Ja, Ivan sieht auch. Sieht aus wie Lederstrumpf. Wo? Da vorne. Au! Professor, neues Streichholz. Kommen Sie. Jetzt erkenne ich's. Es ist ein überdimensionaler Schuh. Der unterirdische Eingang zur Fußschuhfabrik. Hey, was ist denn das? Da kommt ja doch ein Zug. Schnell, zur Seite! Wieder erwacht, meine Herren. Fu Manchu. Wo sind wir? Gefesselt. Das kann Ivan aber nicht gut leiden. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, lieber Ivan. Sie befinden sich in der zentralen Steueranlage meiner unterirdischen Schuhfabrik, meine Herren. Herzlich willkommen. Was wird das mir? Lue. Seit wann sind Sie unter die Schuhhersteller gegangen, Fu Manchu? Oh, Sie wissen doch, lieber Professor, Fu geht mit der Zeit. Red nicht, du Ungeheuer. Sag mir lieber, wo du meine Braut gelassen hast. Eins nach dem anderen, junger Freund. Sie werden Ihr Fräulein Blaut schon noch wiedersehen. Sie ist gut aufgehoben. Und im Gegensatz zu Ihnen wird sie sogar das Licht der Sonne wiedersehen. Sobald sie sich besonnen hat, an meiner Seite. Sobald ich die Weltherrschaft antrete. Und was? Lue! Immer noch die alten Weltherrschaftspläne, Fu? Werden Sie denn nie vernünftig? Oh, ich bin sehr vernünftig, Herr Professor. Ich habe gelernt. Weltherrschaft kann man nur erlingen durch Unterwandlung. Und wissen Sie, was will deswegen hier in meiner Schuhfabrik produzieren? Keine Ahnung. Unterwandelschuhe. Zäh wie Leder, hart wie Klubstahl. Und wenn wir damit unterwandelt haben, dann schlagen wir unentbehrlich zu. Und was? Ruhe! Hey, du! Komm her! Ich gehorche, Klostermeister. Zeig meinen Gästen, wie wir den Unterwandelschuh später benutzen wollen. Als Kung-Fu-Mann-Schuh. Oh. Er hat zertreten mit einem Fußtritt Klavier. Konzertflügel, du Sohn einer läudigen lustigen Latte. Mit diesen Schuhen gehört mir heute Transsilvanien und morgen die ganze Welt. Und übermorgen auch Bianca Tortulata, die an meiner Seite sitzen will. Und was wird aus mir? Lue. Fu Manchu, aus deiner geliebten Fu Nicola? Das ist vorbei, Fu Nicola. Aus meinen Augen, du bist nicht mehr die Braut von Fu Manchu. So leicht wirst du mich nicht los, Onkel Fu. Ich hab dir schließlich meine Jugend geopfert. Lauf mit dir! Oh nein! Oh ja! Ein Kung-Fu-Tritt! Ah. Ah. Welch eine Bestie. Er tritt die alte Freundin durch die Tür. Schweig, junge Lümmel. Du fliegst gleich hinterher in den Kelkel zu deiner Braut. Oh, Jonathan, jetzt liegen wir zusammen, aber in Ketten. Tja, was soll ich machen, Bianca? Vergessen Sie nicht Ivan und mich. Nein, nein, das ist ja gerade das Schlimme. Alle liegen wir hier in Ketten. Und wer soll uns jetzt retten? Nicola. Psst, leise, dass Onkel Fu nichts hört. Wo steckt er denn? Er überwacht seine Vasallen, wie sie mit harten Kung-Fu-Schlägen die Unterwanderschuhe besohlen. Oh, Ivan möchte Fu versohlen. Das dürft ihr nicht, aber... Aber? Ich würde eure Fesseln lösen, wenn ihr... Welche Bedingung stellt ihr, Fu Nicola? Auf schnellstem Wege mit diesem Mädchen hier verschwinden. Nie wieder will ich sie in Fu Manchus Nähe sehen, denn sein Herz gehört mir allein. Natürlich nehmen wir Bianca mit. Wie du meinst, Liebling. Nun gut, so will ich euch schnell losschließen, bevor... Ivan ist endlich wieder frei. Jetzt schlägt Ivan alles klein und kurz. Ich zeige euch den schnellsten Weg nach draußen. Wir danken euch, Fu Nicola. Ich auch. Und ich wünsche Ihnen von Frau zu Frau viel Glück mit Fu Manchu. Schnell raus hier. Ich glaube, ich höre die Wachen kommen. Hier geht's lang. Oh, verflucht! Wir sind entdeckt. Oh, das sind Fu Manchus Kung-Fu-Truppen. Sie sind uns zehnfach überlegen, Professor. Was sollen wir tun? Hey, was sind das für Fässer? Schau mal nach Ivan. Ja, ich gucke. Oh, steht was drauf. Weichmacher. Schnell, Ivan. Nimm die Axt da drüben. Wo? Ja, rechts von dir. Oh. Nun mach schon. Ja. Ivan hat alles klein und kurz. Nein, Ivan. Nein? Nein. Hau nur ein paar Löcher in diese Fässer da. Wie befehlen, Professor? Oh, Jonathan. Was ist das? Der Weichmacher läuft aus. Das ist die Waffe gegen Fu Manchus harte Unterwanderschuhe. Sie lösen sich im Weichmacher auf. Das habe ich mir gedacht. Kommt, wir suchen das weiter. Ivan hackt weiter. Fässer kaputt. Nicht Ivan, nicht zu viel Weichmacher. Jonathan, doch was. Vorsicht, die Stützbalken werden vom Weichmacher zersetzt. Schnell raus, bevor alles zusammenbricht. Edgar! Er stürzt zusammen. Los, Ivan! Ja. Raus hier! Ja. Endlich sind wir wieder vereint. Oh, Jonathan. Es war so schrecklich in dem Klauen-Fuhmann-Schuss. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Hotel. Oh, Jonathan. Es ist so einsam hier. Ja. So dunkel. Schau, da brennt Licht, da. Da ist ein Hotel. Wer kommt denn jetzt noch so spät? Wer ist die Idee? Ja. Ja? Bittchen? Was ist? Haben Sie noch ein Zimmer frei für meine Braut und mich? Was? Ein Zimmer? Wann das ist, Ihre Braut? So seid's nicht verheiratet. Folglich braucht's zwei Zimmer. Ja. Oder? Meinetwegen auch das. Weil wir sind ein anständiges Haus. Fast das anständigste in ganz Opankia. Aber wann's vielleicht einen größeren Schmattes zur Hand hätten? So etwas um 20 Levonzen? Da. Da. Da. Was ist denn? Da. Da. Da. Ja, so reden Sie doch. Da. Da. Da. Hinter ihm. Was ist denn das für eine schreckliche Gestalt? Nein, nicht schon wieder entführen. Wer ist es? Wer? Schmole. Der Kohle. Fortsetzung folgt.